Deutschlandfunk. Interview. Bei uns am Telefon Christian Fliesek, Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss. Guten Morgen, Herr Fliesek. Guten Morgen, Herr Kapp. Herr Fliesek, wir haben es ja gerade gehört, da läuft so eine Art schwarzes Peterspiel. Niemand will es jetzt gewesen sein, der den Fokus der Ermittler auf die Journalisten von netzpolitik.org gelenkt hat. Wer ist denn nun verantwortlich dafür, dass Journalisten Landesverrat vorgeworfen wird? Nun, wir haben ja eine unabhängige Justiz und Teil dieser unabhängigen Justiz, das ist genauso wie die Pressefreiheit, ein hohes Gut in einer Demokratie, ist der Generalbundesanwalt. Und er hat am Ende die Entscheidungen zu treffen. Bei ihm laufen die Informationsfäden zusammen und er muss entscheiden, ob er ein Ermittlungsverfahren beispielsweise wegen Landesverrat gegen Journalisten einleitet oder nicht. Und er hat sich offensichtlich dafür entschieden, dies zu tun. Und deswegen sehe ich auch in meiner Kritik hier den Generalbundesanwalt im Fokus. Aber nun ist es ja offenbar so, dass aus der Bundesanwaltschaft heißt, da habe es ein Behördengutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben, das diesen Verdacht des Landesverrats konstruiert hat. Und nur deshalb seien die Journalisten in den Fokus der Bundesanwaltschaft geraten. Also besteht dann doch eigentlich auch keine Möglichkeit für den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sich in die Büsche zu schlagen, oder? Naja, natürlich. Herr Maaßen hat mit seinen Anzeigen das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht. Ich meine, Herr Maaßen zieht sich jetzt darauf zurück, dass er sagt, er wollte eine Prüfung unter allen rechtlichen Gesichtspunkten in die Wege leiten. Ich sage es mal so, nach wie vor steht hier die Kritik im Raum, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Und der Generalbundesanwalt ist derjenige, der, wie gesagt, auch solche behördeninternen Gutachten, die ihm zugeleitet werden, das ist ja nicht Unnormales, die hat er selber zunächst einmal zu prüfen und er hat sich zu fragen, ob er solche Gutachten dann zur Grundlage seiner Entscheidung macht und insbesondere, ob er sich den Punkten in diesem Gutachten anschließt. Soweit ich das verstanden habe, ich kenne das Gutachten selber nicht, ich habe es nicht vorliegen, aber soweit ich es verstanden habe, drehte sich das Gutachten vor allem um die Frage, ob hier Staatsgeheimnisse im Raum stehen, ja oder nein. Und da hat der Generalbundesanwalt natürlich selbstverständlich nicht einfach das Gutachten eines Anzeigeerstatters hinzuzuziehen, sondern er muss sich selber darüber eine Meinung bilden. Und ich bin der Auffassung, wenn man diese Sache nüchtern prüft, dann kommt man weder zu dem Ergebnis, dass Staatsgeheimnisse verletzt worden sind, noch kommt man zu dem Ergebnis, dass hier irgendwelche schweren Nachteile für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im Raum stehen. Und deswegen bleibt meine Kritik dabei, das Ganze ist völlig unverhältnismäßig und wir sehen ja, der Schuss ist komplett nach hinten losgegangen. Und wenn die Sache sich so verhält, wie Sie sagen, welche Konsequenzen für das Berufsleben von Herrn Range muss das dann haben? Ich habe mir jetzt eine Meinung gebildet über das Verhalten des Generalbundesanwaltes im gesamten NSA-Komplex. Wir haben ja jetzt nicht nur anlässlich des Falles Netzpolitik zum ersten Mal mit dem Generalbundesanwalt zu tun, sondern wir arbeiten mit ihm zusammen als Untersuchungsausschuss, mussten ihn aber auch dazu mehr drängen, als dass die Initiative von ihm ausging in der Vergangenheit. Und ich stelle fest, es hätte sehr, sehr viele Gelegenheiten und Möglichkeiten gegeben, in der Vergangenheit sich diesem Fall, diesem gesamten Komplex anzunehmen. Wir haben das Kanzlerinnen-Handy, wir haben den Fall des Erlanger Studenten, der offensichtlich als ganz normaler deutscher Bürger in den Fokus amerikanischer Sicherheitsbehörden und Geheimdienste geraten ist. Wir haben Hinweise, wirklich starke Indizien und Hinweise darauf, dass eine Vielzahl deutscher Politiker, Unternehmen und Bürger über Jahrzehnte hinweg systematisch ausspioniert wurde. Und was ich sehe, ist, dass der Generalbundesanwalt in diesen Fällen entweder überhaupt nicht tätig wird oder allenfalls Prüfvorgänge anlegt, die er ganz schnell wieder abschließt, noch bevor wir im Untersuchungsausschuss überhaupt irgendwelche Ergebnisse präsentieren können. Und in diesem Fall im Umkehrschluss er gleich ein Ermittlungsverfahren einleitet. Also das ist ein Verfahrensstadium, das zum ersten Mal im gesamten NSA-Komplex nach meiner Kenntnis überhaupt erreicht worden ist. Das sind halt Dinge, die passen nicht zusammen und die sind auch für die Öffentlichkeit nach meiner Meinung schwer verständlich. Und wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik natürlich viel Erfahrung gehabt mit Vorgängen, strafrechtlichen Vorgängen gegen Journalisten. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die Pressefreiheit ist in Deutschland hohes Gut und ich denke, wir sollten aus all den Fällen und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch gelernt haben und hier ein hohes Maß an Sensibilität an den Tag. Aber ich darf vielleicht, Herr Fliesig, nochmal an meine Frage erinnern. Was bedeutet das für die berufliche Zukunft von Herrn Range? Ich habe gesagt, ich, das hatte ich ja auf Twitter auch so geäußert, denke, dass es Zeit ist, dass Herr Range sich überlegt, ob er nicht zurücktritt, weil mein Eindruck schlicht und ergreifend der ist, dass er diesem ganzen Komplex und den Fragestellungen, die damit zusammenhängen, nicht gewachsen ist. Nun müssen wir aber doch auch festhalten, jedenfalls nach der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung von heute Morgen beispielsweise, dass Hans-Georg Maaßen, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, von Anfang an versucht hat, mit den Anzeigen, die er gestellt hat, den Fokus auf die betroffenen Journalisten von netzpolitik.org zu lenken. Deren Namen wurden in den Anzeigen genannt. Dazu dieses Behördengutachten, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Da steht dann vielleicht ja jemand an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der ein, na sagen wir mal, gebrochenes Verhältnis zur Pressefreiheit hat. Ist das tolerabel? Naja, wir werden uns mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, Untersuchungsausschuss unter verschiedenen Gesichtspunkten intensiv auseinandersetzen müssen. Das Vorgehen des Bundesamtes in Sachen Netzpolitik ist ein Punkt. Zum Aufgabenbereich des Bundesamtes gehört aber beispielsweise auch die Spionageabwehr in Deutschland. Und wir haben, wenn all diese Veröffentlichungen, die wir jetzt über WikiLeaks zur Kenntnis nehmen müssen, wenn die zutreffen oder nur Teile davon zutreffen, müssen wir auch feststellen, dass die Spionageabwehr in Deutschland über Jahrzehnte offensichtlich nicht funktioniert hat. Das heißt, der Maaßen wird sich hier unter vielfältigen Gesichtspunkten einer kritischen Prüfung seiner Arbeit unterziehen müssen. Noch ein Rücktritt fällig? Ist ihm auch bekannt. Ist da noch ein Rücktritt fällig? Wir werden uns das nüchtern ansehen. Also da gehe ich mal davon aus, dass wir uns erstmal anschauen müssen, was dort passiert ist. Und wie gesagt, der Fall Netzpolitik wird dazugehören. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch unmittelbar nach der Sommerpause im Untersuchungsausschuss angehen werden, Herr Kapern. Nun hat ja die Bundesregierung der Öffentlichkeit offenbar letzte Woche ein hübsches Dramolett vorgespielt, als sie den Eindruck erweckte, sie habe jetzt gerade erst erfahren von diesen verstörenden Ermittlungen gegen die Journalisten. Heute steht in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass etliche Regierungsstellen schon viel länger informiert waren. Was müssen wir denn daraus für Erkenntnisse ziehen? Naja, wir müssen erstmal da dann den Sachverhalt aufklären. Ich sag's mal so, ich nehme zur Kenntnis, dass der Bundesjustizminister aller Zurückhaltung, die er als Justizminister in diesem Fall gegenüber einem Organ der Justiz an den Tag zu legen hat, dass er hier deutliche Kritik gibt hat an dem Vorgehen. Und das finde ich auch so richtig, dass er hier deutlich macht, dass er sich diesen Ansichten und Meinungen, die bisher Ermittlungsverfahren gegen Journalisten in Deutschland geführt haben, dass er sich dem in keiner Weise anschließt. Und da kann ich Heiko Maaßen unterstützen. Beim Bundesamt, bei der Bundesanwaltschaft soll von dieser deutlichen Kritik aber nichts angekommen sein. Dort spricht man davon, man habe aus dem Justizministerium nur allgemeine Hinweise erhalten, dass es ein schwieriger Fall sein könnte. Ja, wissen Sie, Herr Kapern, wir haben den Herrn Generalbundesanwalt in den letzten Jahren unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss mehrfach aufgefordert, sich beispielsweise Unterlagen aus dem Untersuchungsausschuss, Protokolle, Ähnliches, doch zukommen zu lassen. Dann hat er uns mitgeteilt, er hätte dies längst getan. Das war nicht der Fall. Der Generalbundesanwalt ist im Rechtsausschuss aufgetreten und hat gesagt, er hat in Sachen NSA ein Ermittlungskonzept. Dann haben wir ihn gebeten, dass er das doch mal in vertrauter Obläuterung uns vorstellt. Könne in aller Abstraktheit, denn er darf ja über Ermittlungen nicht konkret reden. Dann hat sich herausgestellt, ein solches Ermittlungskonzept existiert nicht. Also ich will damit sagen, mein Urteil über den Generalbundesanwalt bezieht sich auf die gesamte Tätigkeit bisher im NSA-Komplex. Und da ist sozusagen das, was jetzt den Ausschlag gab bei Netzpolitik, eher der letzte dicke Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Christian Fliesek, Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss, heute Morgen im Deutscher Funk. Herr Fliesek, danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Gruß an die Schwiegereltern, bei denen Sie zu Gast sind. Einen schönen Tag noch, auf Wiederhören. Deutschlandfunk. Interview.